Erster ein Lied für den Musikleiter von David zur Erinnerung. Zweiter Gott, bitte rette mich. Herr, komm schnell und hilf mir. Dritte Leute wollen mich töten. Sie sollen sich schämen und enttäuscht sein. Sie wollen mir schaden. Vierter, manche Leute lachen über mich. Sie rufen, ha, ha. Sie sollen wegen ihrer Schande umkehren. Fünfter, alle Menschen suchen dich. Sie sollen sich freuen. Sie wollen deine Hilfe. Sie sagen, Gott ist groß. Sechster, ich bin arm und schwach. Gott, komm schnell zu mir. Du bist mein Helfer. Herr, warte nicht.